Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Talk Radio Woche. Heute in der Nacht von Montag auf Dienstag, offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch also hier bei mir melden zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Die ersten Anrufer in dieser Woche, die heißen Conny und Andreas und beide sind so Anfang 30. Hi. Ja, hallo. Ich spreche jetzt hallo mit Conny. Hallo Jürgen. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Haben wir. Ja, wunderbar. Ich kann also gleichzeitig mit euch beiden sprechen. Kannst du. Das ist schön, dass ihr anruft. Jetzt bin ich durchgekommen. Klasse. Ja. Was ist denn der Grund eures Anrufes? Ja, Domi, wir waren zu Silvester zum ersten Mal im Swingerclub der beiden. Zu Silvester? Zu Silvester. Aha. Ja. Zu welcher Zeit? Gar um 12 Uhr? In der um Nacht? Um 12 Uhr, wir waren von 8 bis 8 etwa da. Wie, von 8 Uhr abends bis 8 Uhr morgens? Bingo. Die ganze Nacht? Ja. Zum ersten Mal im Swingerclub. Richtig. Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie es war und was ihr da alles gemacht habt. Schatzi, erzählen. Ja, Schatzi. Schatzi, erzähl du mal. Conny. Ja, was soll ich erzählen? Also fangen wir mal ganz vorne an. Zäumen wir das Pferd von vorne auf, wie sich das gehört. Wie kam es überhaupt zu der Idee? Die Idee hat man schon seit längerem. Ja. Naja gut, seit längerem, wir sind ja seit einem Jahr zusammen. Das sagt mir noch nichts. Die Idee hatten wir schon seit längerem. Steckt dahinter, dass ihr so keinen Bock mehr habt auf euch alleine? Wir haben vielleicht keinen Bock auf die totale Treue, Domi. Ich heiße Domian, nicht Domin. Oder Jürgen. Oder Jürgen, genau. Okay. Ihr habt keinen Bock auf die totale Treue. Wir haben keinen Bock auf die totale Treue und dachten uns, jetzt müssen wir was anderes probieren. Ja. Wir sind uns gegenseitig schon öfter fremdgegangen in diesem Jahr. Ah ja. Mhm. Aber der jeweils andere wusste Bescheid dann. Ja, natürlich. Mhm. Ja, so natürlich ist es nicht. Die geistige Treue, das ist was Wichtiges. Ja. Nicht die körperliche. So, irgendwann entstand dann diese Idee, das ist eine Weile her, mit dem Singer-Club. Und dann habt ihr gesagt, wir machen das am Silvester. Richtig. Vielleicht als Omen fürs neue Jahr. Genau. Was ist denn da jetzt passiert, Mensch? Spannt mich doch nicht auf die Folter. Du, wir haben ein fantastisches Pärchen kennengelernt in diesem Club. Ja. Und ja, dann sind wir uns ganz bewusst und fremdgegangen, so dass wir uns auch wirklich sehen konnten, wie wir uns fremdgehen. Mhm. Also ein flotter Vierer. Ein flotter Vierer, ja. Mhm. Aha. Ein Heidenspaß. Ja. Ein Heidenspaß. Hast du zum ersten Mal gesehen, wie ein anderer Mann mit deiner Frau, Freundin, schläft? Zum ersten Mal? Ja, korrekt. Aha. Und? Gefühl? Gefühl? Ja, wie hast du dich gefühlt dabei? Also auf keinen Fall Eifersucht, wenn du das meinst. Ich meine erstmal gar nichts, ich frage nur. Ein fantastisches Gefühl, das ist ein wirklich gutes Gefühl. Mhm. Das ist ein wirklich gutes Gefühl, wenn du siehst, wie dein Partner sein Gefühl auslebt, mhm, seine Freude dabei hat. Also fast alle, ich würde mal so sagen, fast alle Leute würden jetzt wahrscheinlich antworten, ich war tierisch eifersüchtig und mir ging der Hut hoch, wenn ich denn eine aufgehabt hätte. Ja, das mag sein. Wie war es denn bei dir, Conny, als du dann gesehen hast, dass der Andreas, also dein Freund, seid ihr verheiratet eigentlich? Nein. Nein, als dein Freund mit einer anderen Frau da zugange war? Ich fand das genauso toll. Keine Spur von Eifersucht? Keine Spur von Eifersucht. Ihr seid ganz ungewöhnliche Menschen. Nein, wir sind ungewöhnliche Menschen. Ja. Die geistige Treue ist die Sache. Ja. Wir sind keine ungewöhnlichen Menschen. Wenn es so ist, dann waren dort 55 Paare. 55 Paare und das waren dann, wenn du so willst, alles ungewöhnliche Menschen. Und es ist wirklich gar nichts so Ungewöhnliches. Wie war das denn? Man muss sich nur gestehen, man muss sich outen, ja, wie sich jeder Schwule irgendwo outen muss. Wie ist das denn? Da ich noch nie in einem solchen Swingerclub war, muss ich das ganz blöd fragen. Kann man sich das so vorstellen, dass das erstmal ein großer Raum ist, wo sich so alle aufhalten, ja, und man sich da irgendwie beschnuppert und sich dann irgendwann zurückzieht in diverse Kleinräume? Perfekt. Ist korrekt. Genau so ist es. Genau so ist es. Das fängt ganz vom Swingerclub ab, wie er halt ein bisschen ausgestattet ist. Mhm. Im Prinzip ist es sowas wie vielleicht eine große Kneipe mit diversen Räumlichkeiten hinten herum. Geht man denn in diesem großen Raum, wo alle Leute sind, auch relativ leicht bekleidet? Oder sehr nackt? Leicht bekleidet, ja, ja. Sehr leicht bekleidet. Ja, ja, ja. Wie bist du denn reingegangen? Ich? Ja. Ich hatte mir extra vorher noch einen Buddy gekauft. Aha. Aha. Sah nicht schlecht aus und ist auch ganz gut angekommen. Mhm. Und dann habt ihr ein Pärchen ausgemacht und dieses Pärchen euch auch irgendwie. Ja. Und seid das haben wir vorher an der Bar kennengelernt. Ja. Mhm. Und wie ging es dann weiter? Mein Gott, man unterhält sich und man entscheidet sich dann, welchen Raum man dann geht. Mhm. Und da wart ihr vier dann alleine? Nein, das waren wir auf keinen Fall. Das war die sogenannte Sektbar. Dort waren noch jede Menge Leute ebenfalls an dieser Sektbar und halt ein paar wunderschöne Matratzen, ein wunderschöner Sternenhimmel. Und dort treibst du es, wenn du so willst, dann mit deinem Partner. Allerdings kann dich dabei jeder sehen. Du bist nie alleine. Also, ich dachte, man würde sich aus dem großen Raum irgendwann dann zurückziehen und wäre dann quasi zu viert unter sich. Das war nicht der Fall. Nein. Du bist nie alleine. Ja. Du bist nie allein, aber das hat auch einen gewissen Reiz, einen gewissen Kickste. Und das macht euch auch nichts aus, wenn dann wildfremde Leute euch beim Sex zugucken? Nö, das macht ja Spaß. Das macht Spaß. Also ihr seid völlig begeistert, ne? Ich höre es schon. Diese Gefahr, entdeckt zu werden, die hat doch eigentlich jeder irgendwann mal. Jetzt wart ihr 12 Stunden im Swingerclub. Ja. Kann man 12 Stunden hintereinander knallharten Sex machen? Nein. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Mein Gott, man kann auch jede Menge zuschauen. Einfach seinen Spaß haben, vielleicht an der Freude der anderen. Was genau geschah denn um Punkt 0 Uhr bei euch? Anschoten mit Sekt, ganz normal. Also, ich dachte jetzt, der Mega-Orgasmus oder so, dass ihr das so getimt habt. Das wäre tatsächlich, das wäre schön gewesen. Ja. Nein, aber das gab es nicht. Also Conny und Andreas waren 1998, 99 im Swingerclub. Ja. Das ist doch eine tolle Idee und tolle Neuigkeit für uns. Und ich gehe mal davon aus, so wie ihr das jetzt erzählt habt, dass das nicht der letzte Besuch 99 war. Auf keinen Fall. Wie oft soll es denn demnächst passieren? Ins Traumland, da gehen wir noch öfter. Wie bitte? Ins Traumland, da gehen wir noch öfter. Vielleicht kennst du den Namen. Nee, kenne ich nicht. Da gehen wir mit Sicherheit noch öfter. Also dieses Jahr mehrere Male. Also auf jeden Fall wird das jetzt ein Teil eurer Sexualität mit sein, dass ihr so etwas macht. Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Und das kann ich eigentlich nur jedem empfehlen, der ein bisschen tolerant eingestellt ist. Wenigstens mal hingehen und nur zuschauen. Er muss ja nicht mitmachen. Eine Frage noch. Ja. Die Leute, die dort hingehen, in welchem Altersspektrum befinden die sich so ungefähr? Ja, das ist lustig. Das ist eigentlich genau das Altersspektrum, wie es die ganz normalen Leute Sex haben. Nämlich zwischen 18 und, ich glaube, ich habe dann einen ziemlich alten Opa gesehen, der muss um die 70 gewesen sein. Zwischen 18 und 70? Ja. Oder noch höher, vielleicht auch. Nein. Also das glaube ich jetzt nicht. Ja, ja, ist doch toll, ist wunderbar. Wem es denn gefällt und wer das mit sich und seiner Partnerin oder seinem Partner ausmachen kann, finde ich völlig in Ordnung und toll. Tolle Sache. Es ist die beste Beziehung, die man haben kann. Ja. Liebe Conny und lieber Andreas, danke für den Anruf und viel Spaß und alles Gute. Okay. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer, 0180-5678-111. John ist jetzt dran, 48 Jahre alt. Hi. Ja, moin. Moin. Ich wollte eigentlich mit dir rüber, ich präsentiere mich an jedem, sagen wir, von einer Stadt zum anderen mit meinen Versen. Dazu muss ich aber sagen, ich mache also meditative Verse. Da muss halt. Ich jetzt, was denn? Mit was präsentierst du dich? Mit deinen Versen? Meditativen Versen. Also Reimen. Ja, soll ich dir einen vorsagen so? Ja, gleich. Erklär erstmal genau, was du da machst. Also du denkst ja irgendwelche Gedichte, kurze Gedichte. Nee, die denke ich mir nicht aus. Die habe ich im Laufe der Zeit so geschrieben, sagen wir mal. Ich habe viel mit Meditation an dem Hut und mit Selbsthypnose und so weiter. Sagen wir nicht ausgedacht, sagen wir geschrieben, was aus gleich hinauskommt. Also ich habe dann, sagen wir mal, eine Nacht drei geschrieben und dann 6 Monate keinen mehr, so ungefähr. Ja. Und dann habe ich mal wieder eingeschrieben und so. Und jetzt ziehst du mit diesen Versen durch die Städte? Ja. Und trägst den Leuten das vor, oder wie? Ja, ich habe dann so ein Plakatpapier vor mir und da steht dieser Vers drauf. Also du bist ein fahrender Künstler, ein Künstler unterwegs quasi. Ja, ich will mich da irgendwie nicht hervortun, aber um das besser zu verstehen, muss ich dir sagen, wie ich aussehe, auch wenn ich 48 bin. Ja, sag mir, wie du aussiehst. Ich bin 1,86 groß und ich habe einen schneeweißen Bart, 15 cm lang. 15 cm Schneewasser mal. Ja, apart, apart. Mhm. Und dann so einen schwarzen Hut auf. Ja. Also es ist wichtig, das Äußere. Also eine auffallende Persönlichkeit. Man guckt schon zu dir hin, wenn du in der Fußgängerzone stehst. Ja, dann guckt auch ohne Vers hin. Ja. So, jetzt wollen wir ein Beispiel hören von deinen Versen. Was trägst du den Leuten vor? Mein besten Umweltvers, sage ich dir jetzt. Bitte, ja. Okay. Luft, Wasser und Erde habt ihr vergiftet. Die Zukunft eurer Kinder für Geld verkauft. Hart sind eure Herzen geworden und die Seele redet schon lange nicht mehr. Seht die Zeichen der Zeit. Es ist eine letzte Warnung, wenn euer Morgen nur noch gestern heißt. Aha. Klingt ehrenwert, klingt aber auch so ein bisschen nach Zeugen Jehovas, ne? Ich gehöre keiner Sekte an. Nein. Und auch keiner Religionsgemeinschaft. Nein. Ich will da von all diesen Leutchen nichts wissen. Ja, klingt, wie gesagt, sehr idealistisch, aber auch ein bisschen missionarisch, ne, oder? Na, es gibt noch Schlimmere. Also was heißt Schlimmere? Es gibt einige, die sind so ziemlich sind meditative, sind ziemlich harte, einige empfinden sie als sehr hart. Aber lassen wir noch eins sagen, ja, ich habe die so schön im Kopf. Ja, okay. Nur die Maske vor deinem Gesicht hinter dich zu sehen, wer du wirklich bist. Wirf sie fort oder du wirst nie feststellen, ob du je gelebt hast. Mhm. Also hinter John verbirgt sich ein kleiner Philosoph. Ja, so ein bisschen. Ja, klar. Verdienst du dein Geld damit? Nee, eigentlich nicht, aber... Werfen die Leute dir schon mal ein bisschen was hin? Aber ja. Also du stellst es gibt auch viele Leute, die sich unterhalten über... Das hat ja ziemlich viel mit Esoterik zu tun. Klar. Im weitesten Sinne. Ja. Und die Erscheinung macht ja auch irgendwie was. Wie reagieren denn die Leute auf dich, wenn du das so da sagst? Oh. Fühlen die sich angegriffen? Nein, überhaupt nicht. Kommst du ins Gespräch überhaupt mit denen? Nicht. Es gibt dann ja Sachen, es gibt dann ja Verse, die sind dann also... wenn du wissen willst, was die Hölle ist... Du wirst denen wieder begegnen nach deinem Tode, denen du in diesem Leben Unrecht zugefügt hast. Ja. So, ist das für dich, ist das, John, für dich so ein Hobby? Oder machst nee, eigentlich nicht. Was machst du? Ich habe 78 Verse geschrieben und viele haben gesagt, ich soll mal ein Büchlein verfassen, ja. Aber was machst ich krieg den richtigen Dreh nicht. Was machst du hauptsächlich vom Beruf? Oder ich bin Rentner, Frührentner. Du bist Frührentner? Erwerbsunfähigkeitsrentner. Ah ja. Ich habe eine kleine Rente und meine eigentliche Rente soll erst im Mai 2000 starten. Und du, habe ich das so richtig verstanden, reist so durch ganz Deutschland? Und naja, bis jetzt noch nicht, bis jetzt nur Deutschland. Nur noch Deutschland. Ja. Also wenn wir demnächst in irgendeiner Fußgängerzone einen Mann sehen mit einem weißen Bart, der uns kluge Sachen erzählt. Ziemlich langen weißen Bart. Ja, 15 Zentimeter, ne? Ja, also einen richtig, richtig großen Vollbart. Dann ist das John, der bei Domian schon aufgetreten ist. Na. Ne? So ja. Können wir das denn identifizieren alles. Ja. John, ich wünsche dir... Einen schönen. Zum Abschied. Ganz kurz. Ja. Versuchst du nicht auch, im Herbst deines Lebens, dich wiederzufinden in den Gesichtern junger Menschen? Der ist schon nicht dumm, ne? Das ist doch auch ein schöner, ne? Auch ziemlich gut. Ist von dir, ne? Ist auch von mir, ja. Ein Talent, sage ich dann nur. Naja, vielen Dank. Lieber John, alles Gute und viel Erfolg. Ebenfalls. Danke, tschüss. Tschüss. Adrian, diesen Namen mag ich gern, das ist ein schöner Name. Adrian, 21 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Hi Adrian. Ja. Geh bitte ganz nah ans Telefon. Ja, bin ich. Was ist dein Thema? Ja, ich möchte Piercer werden. Du möchtest Piercer werden? Piercer, ja. Ich gehe mal davon aus, dass du schon am eigenen Leib gut gepierst bist. Gut nicht, ich habe bisher ein einziges Piercing, einen einzigen. Wo denn? In der Brustwarze. Aha. Hm? Warum hast du ein Piercing? Ja, ich habe, weißt du, im letzten Sommer viele Leute so im Schwimmbad gesehen, Entschuldigung, und die waren auch gepierst und da dachte ich mir so, okay, das willst du auch mal haben. Und dann habe ich mich mit meinen Eltern drüber unterhalten und die haben gesagt, wenn die mich mit einem Piercing sehen, dann werden sie mich rausschmeißen. Ehrlich? So sind die drauf? Ja, die sind etwas altmodisch. Und haben sie das schon gesehen? Haben sie eine Brust schon gesehen? Nein, zum Glück noch nicht. Mensch, wegen eines Piercings wollen die dich rausschmeißen? Genau, ja. Das heißt, du wohnst noch bei deinen Eltern? Ich wohne bei meinen Eltern, ja. Ich bin jetzt 21 Jahre alt, mache meinen Zivildienst und... ich finde, nach dem Zivildienst wird es auf jeden Fall Zeit, dass du ausziehst. Das denke ich mir auch, ja. Ja, weil irgendwann sollte man auch schon so weit sein, dass man eine eigene Bude hat. Ja, sehe ich auch so. Ja. Als du dir das hast machen lassen, in die Brust, ja. Wie war das? War es angenehm, schmerzhaft? Geil. Sag mal so, da die Brustwarze von Natur aus relativ empfindlich ist, und wenn dann noch die Zange dazu kommt und die Kanüle, ist es schon recht unangenehm. Aber nach ja, 4-5 Stunden geht dieser Schmerz weg und man empfindet natürlich gar nichts mehr. Ja. Es sei denn, wenn das ausgeheilt ist und dann die Freundin dran rumspielt in der Zunge, dann ist das schon ein tierisches Gefühl. Das gefällt dir gut. Also du bist Brustwarzen empfindlich. Sehr. Ja, das ist nicht bei allen Männern so, aber offensichtlich dann bei dir. Ja, auf jeden Fall. Ist das aber immer stressig wahrscheinlich bei euch zu Hause, dass deine Mama dich nicht sieht, wenn du aus dem Badezimmer kommst oder so? Das ist ja, also wenn ich aus dem Badezimmer komme, habe ich entweder ein T-Shirt an oder halt einen Bademantel und dann ziehe ich mich bei ihm hier im Zimmer schnell um, sodass sie das auf gar keinen Fall sieht. Eigentlich müsstest du das durchsetzen. Eigentlich müsstest du sagen, hier ist mein Ding, mein Körper und ich will das jetzt und stehe auch dazu. Ja, wie gesagt, meine Eltern sind sehr altmodisch und ich habe mich mit denen wirklich stundenlang drüber ausgelassen. Und ich habe auch zu denen gesagt, dass ich zu Weihnachten von denen überhaupt kein Geschenk haben will. Nur das Einzige, was ich von denen will oder verlange, das ist die Tatsache, dass sie akzeptieren, dass ich mich piercen lassen. Ich finde ja immer, dass man sich in solchen Kleinigkeiten, das ist ja eine Kleinigkeit, dass man sich dass man sich da durchsetzen muss gegenüber den Eltern und die einfach konfrontieren muss mit der eigenen Entscheidung. Ja, das ist wenn die aber jetzt schon nicht wollen, dass du so ein popliges Piercing da in deiner Brust hast, ja. Wie werden die erst darauf reagieren, wenn du sagst, ich will Piercer werden? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Also ich könnte mir vorstellen, dass es dann für eine lange Zeit böses Blut geben wird. Tja, weil ich meine, als Piercer muss man auch äußerlich nicht nur in der Brustwarze, sondern auch zum Beispiel im Gesicht oder in der Augenbraue ein Piercing haben, denn sonst wird man ja von den Kunden ja nicht ernst genommen. Ist klar. Warum aber jetzt gerade, du hast nur gerade ein einziges Piercing, warum nur gleich in den Beruf reingehen? Ganz einfach, weil der Mann, der mich gepierst hat, also mit dem verstehe ich mich sehr gut, ich habe auch noch sehr guten Kontakt zu ihm. Und ich habe ihn auch gefragt, ob man davon leben kann. Und er meinte, man kann davon sehr gut leben. Man braucht halt eine vernünftige Ausbildung. Nämlich, wie heißt die Ausbildung? Die Ausbildung, die kann man kann zwar einen Kurs machen, aber da macht man nichts anderes, außer zwei Wochen lang vier sichere und Apfelsinnen piercen. Und wenn man dann wirklich ein Piercing bei einem Menschen ansetzt, kann es passieren, dass dann der Piercer umgibt und nicht die Person. Und nicht die Apfelsine. Ja. Was hast du vorher gemacht? Hast du Abitur gemacht? Ich habe ein Abitur gemacht, ich habe jetzt mal meinen Zivildienst. Also alle, ich will jetzt nicht altbacken daherkommen, ne? Ja. Ich finde es okay, wenn du sowas machen willst. Aber so rein strategisch, was die Biografie angeht, würde ich sagen, mach irgendwie erstmal eine Lehre, irgendwas, was du auch gut findest, damit du was Handfestes in der Hand hast und dann kannst du ja so einen Kram noch machen. Ja, mach zum Beispiel eine Ausbildung als Krankenpfleger. Ich wollte ursprünglich nach dem Zivildienst Touristik studieren. Nur, weißt du, dieser Beruf gefällt mir jetzt so gut, dass ich mir denke, man kann auch hinterher irgendwas machen und ich denke mal, man kann auch beides, also man kann piercen und nebenbei studieren, dass man das unabhängig kann. Wenn das hinkt, ja. Ich habe nur ein bisschen Sorge, dass das mit dem Piercen vielleicht nach 30 Jahren ausgelutscht ist bei dir und dann stehst du da und musst dann mit Ende 20 nochmal von vorne anfangen. Das ist gut möglich, aber momentan ist der Wunsch so groß, weißt du, dass ich wirklich alles dran setzen würde, doch so eine Ausbildung zu machen. Okay, dann wünsche ich dir dazu viel Erfolg und setz dich gegenüber deinen Eltern durch. Ja. Jürgen, kann ich noch vielleicht mal grüßerlos werden? Nein, das darfst du nicht. Wenn du das nämlich jetzt machst, dann grüßen uns die Leute die Ohren zu heute Abend. Und das Publikum langweilt sich währenddessen. Ach so. So ist das leider. Ja, Adrian, alles Gute, toll, toll, toll. Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. Johanna, 47. Ja, guten Abend, Domia. Ja. Hallo, jetzt schon. Prima, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ich liebe dich. Ich danke dir. So also, will ich euch. So will ich euch. Ja, und vor allem, Dinge, ach, weißt du, ich würde dich sogar heiraten, aber lassen wir das. Du würdest mich sogar heiraten. Wegen dem rufe ich dich. Müssen jetzt wir nochmal drüber reden. Jetzt zu deinem Thema. Ja, mein Thema ist ehrenamtliche Arbeit. Ja. Und zwar, ich arbeite zweimal pro Woche ehrenamtlich bei der Bremer Tafel. Bei der Bremer Tafel? Ja, das gibt es jetzt mittlerweile in ganz Deutschland. Hat das mit Obdachlosen etwas zu tun? Nein. Erklär uns, was es ist. Also die Bremer, oder überhaupt die Tafel, das ist eine Institution. Wir holen Essen ab, beziehungsweise bei Supermärkte, Großmärkte, Bäckereien. Ja. Also Sachen, die da übrig geblieben sind. Ja, das holen wir ab. Es darf nicht übers Verfalldatum sein. Das holen wir ab, das sortieren wir wieder. Ja. Das kommt dann in einen Laden. Ja, das ist bei uns dann. Und wir verteilen das an Bedürftige. Also doch das auch an Obdachlose auch. Obdachlosen. Ja. Aber sicher auch an arme Familien. Ja, da kommen zum Beispiel sehr viele Deutschlandrussen. Da kommen Libanesen. Bei uns kommt alles. Auch Deutsche. Sag mal, Johanna, nochmal zur Erklärung. Das darf noch nicht übers Verfallsdatum sein. Nein. Nehmen wir jetzt mal ein Joghurt. Ja. Warum gibt denn der Großmarkt oder das Kaufhaus, der Supermarkt, warum gibt der denn den Joghurt ab, wenn der noch nicht über das Verfallsdatum ist? Ja, weil es so ist, die Leute oder der Kunde in dem Sinn kauft keinen Joghurt mehr, wo zwei Tage vor dem Verfallsdatum ist. Ach so, ich verstehe. Oder wir kriegen auch manchmal von größeren Werke, haben wir letztens nochmal an die 500 Paletten mit Joghurt gekriegt. Die sind falsch etikettiert gewesen. Ist denn die Nachfrage jetzt nach diesen Produkten, es handelt sich ausschließlich um Lebensmittel, ne? Ja. Ist die Nachfrage sehr groß? Ja, sehr groß. Das heißt, es gibt sehr viele Bedürftige und sehr viele arme Leute bei uns. Ja, wir hatten letzte Woche einen Tag, das war Wahnsinn, da hatten wir 200 164 Kunden an einem Tag. Kommen die Leute dann, habe ich gerade nicht richtig kapiert, zu einer zentralen Stelle bei euch in Bremen? Ja, die kommen zu uns und zwar in Bremen. Ich meine, das ist ja in jeder Stadt wird das wieder anders gehandhabt. Ja, erzähl mal, wie es in Bremen ist. Also in Bremen ist das so, die kommen um 11, werden Nummern ausgegeben. Ja. Dann, wenn sie die Nummer haben, kommen sie um 1 wieder, weil um 1 machen wir den Laden auf. Wo ist das denn genau in Bremen? Das ist in der Georg-Bittner-Straße, das ist beim ADAC-Hochhaus. Mhm. Und die kommen dann um 1 und dann werden die Nummern aufgerufen. Mhm. Und das geht bis um 4 Uhr Mittag. Mhm, mh. Und dann wird das verteilt, was wir was haben. Da ist. Sind denn die Geschäftsleute, die Kaufhäuser, der Einzelhandel, sind die gebewillig und gebebereit? Ja. Ja. Ja. Wir kriegen, gut, manchmal können sie ein bisschen mehr sein, wie es immer im Leben ist. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, also wir beliefern zum Beispiel auch Drops. Wir beliefern Frauenhäuser. Mhm. Wir beliefern. Was ist Drops? Drogenberatung. Drogenberatung, ja. Wir beliefern. Es gibt nichts, was wir nicht. Also im Prinzip ist das natürlich eine hervorragende Idee, weil sonst die ganzen wertvollen Lebensmittel weggeschmissen werden, eingestampft werden. Ja. Und so können sie noch einen sehr sinnvollen Zweck erfüllen. Ja. Wie bist du denn überhaupt so daran und darauf gekommen, da mitzumachen? Wie ich da dran gekommen bin, das kann ich dir auch kurz erklären. Ich bin Sozialhilfeempfängerin und mir wurde letztes Jahr mein Portemonnaie gestohlen. Ja. So, und nun stand ich ohne ein Pfennig Geld da, ich hatte auch nichts zu beißen, gar nichts mehr. Und da hat mir jemand gesagt, geh zur Tafel. Aha. Das habe ich gemacht. Ja, und das fand ich dann, also das Gefühl, das erste Mal dazustehen, war furchtbar für mich. Aber du warst, bist quasi dann auch mal Nutznießerin von dieser Idee gewesen. Ja, natürlich. Und, ja. Und dadurch kam dann für dich so die Initiative, Mensch, da will ich mitmachen und helfen. Ja, weil ich habe das schon mal gemacht, ehrenamtlich zu arbeiten. Mhm. Und ich habe dann, ich finde das einfach, ich meine, ich krieg Sozialhilfe. Mhm. Lass mich was zurücktun. Mhm. Ja, so denke ich darüber. Mhm. Und meine Meinung nach ist einfach, wenn alle Leute, es dürfen auch ältere Leute sein, es wird immer gesagt, ich bin so einsam, dies und jenes. Also ihr sucht noch freiwillige Helfer? Immer. Und es können durchaus auch Leute sein, die eben selbst auch Sozialhilfeempfänger sind, die arbeitslos sind und die sich gerne nützlich machen wollen und da auch eine Aufgabe dann finden. Ja. Jetzt muss ich dich noch was ganz Sachliches fragen. Ja. Wie kontrolliert ihr denn, dass derjenige, der da steht, auch wirklich bedürftig ist und nicht vielleicht 5.000 Mark im Monat verdient? Ja gut, also das ist, in Bremen wird das wieder anders gehandhabt als überall bei den verschiedenen Tafeln. Ja. Ich weiß zum Beispiel, es gibt auch Tafeln, da muss man einen Bedürftigkeitsnachweis bringen. Mhm. Und woher kriegt man den? Ja, dann muss man Arbeitslosehilfe bescheiden und sowas. Ja. So, das ist bei uns nicht. Bei uns kriegt jeder, wo kommt. Ja. Nun nehme ich mal an, jemanden, wo 5.000 Mark verdient. Der stellt sich auch nicht da in die Schlange wahrscheinlich. Der stellt sich da auch die 3 Stunden hin. Und wenn dann mal einer da runterkommt, ist es auch egal, ne? Ja gut, da kann man, nur achten wir wohl drauf, wenn jemand mit einem Auto kommt, der kriegt nichts. Mhm. Also ihr verschenkt die Sachen, die werden nicht verbilligt abgegeben, ihr verschenkt die. Wir verschenken das. Ja? Also wenn ein Auto ankommt, gibt's nichts. Nein. Das ist auch richtig so. Es kriegt bei uns jeder was. Also ich finde diese Idee super gut, habe ich noch nie was von gehört. Und ich hoffe, dass es das in allen deutschen Städten gibt. In Köln gibt es einen. Ja. In Köln gibt es auch die Kölner Tafel. Die Tafel. Ja. Also, und deine Idee war eben auch, oder deine Motivation hier anzurufen, vielleicht auch noch Leute zu motivieren, da mitzumachen, die selbst viel Zeit haben oder vielleicht arbeitslos sind. Ja. Und, vor allem Dinge möchte ich auch Leute, die wirklich nichts haben, motivieren. Leute, geht hin, ihr braucht euch nicht zu schämen. Ja, ja. Ihr kriegt zu essen. Die brauchen sich wirklich nicht zu schämen, weil das Zeug sonst weggeschmissen wird. Ja, ne? Eben. Ja. Und also es ist wirklich gute Ware. Es ist keine Schande, arm zu sein. Nein. Manch einer ist wirklich in die Armut gerutscht, ohne dass er irgendwie was dazu konnte. Einfach nur so durch, war es bei mir auch. Durch unglückliche Umstände, Lebensumstände. Ja. Also Johanna, ich finde dein Engagement ganz toll. Hoffe, dass sich viele Leute dir noch anschließen und hoffe, dass noch viel mehr Supermärkte und Einzelhändler euch beliefern mit all den guten Sachen, die sonst verkommen. Ich bedanke mich bei dir und du bist ein Schatz. Danke, Johanna, du auch. Tschüss. Tschüss. Chris, 18 Jahre. Hallo? Hallo Chris. Ja, hallo Domian. Und zwar geht es bei mir um die Handysucht. Bist du ein Handysüchtiger? Ja, also was heißt, ich telefoniere nicht für, weiß ich nicht, tausende von Marken, sondern ich habe jede Woche ein anderes Handy. Wie bist du denn? Du hast jede Woche ein anderes Handy, ein anderes Fabrikat? Das, ja, also jede Woche ein anderes Gerät. Also erste Frage, wie finanzierst du das? Ich habe mir einmal damals ein Gerät gekauft, das hat 1300 Mark gekostet. Boah. Dann habe ich das eine Woche gehabt, danach wieder verkauft und von diesem Geld halt wieder ein neues Gerät gekauft. Achso, das ist so eine Kette irgendwie. Das, ja, ja, und wenn was fehlt, halt, geben mir die Eltern ab und zu mal was dazu. So. Zweite Frage, warum ist das nötig? Ja, ich weiß es selber nicht, keine Ahnung. Ist irgendwie der besondere Kick, wenn ich jede Woche irgendwie ein anderes Telefon irgendwo bei den Kollegen auf den Tisch legen kann. Du willst also mit angeben? Ja, so ein bisschen so. Was heißt angeben? Die Kollegen schon sagen schon so, du bist bescheuert, du hast schon wieder ein anderes Handy so. Ich weiß gar nicht, ja, es gibt momentan sehr viele Handys auf dem Markt, ne? Mhm. Das heißt, du kannst das eine ganze Weile machen. Ja. Und dann bist du rund, dann gibt es wieder ein neues Fabrikat. Ja. Hast du denn auch so viel zu telefonieren und zu reden? Nee, so viel eigentlich gar nicht. So vielleicht um 130, 140 Mark oder so. Also ist noch relativ wenig so zu den anderen Leuten so gegenüber. Ja, also den Tag über klingelt es gar nicht so sehr viel und so oft. Ja doch, klingeln tut oft. Ein paar Freunde oder so, die rufen an und fragen, ob ich dann auch vielleicht ein anderes Handy für die da habe oder ja. So. Was ist denn dein Lieblingsfunktelefon bisher gewesen? Nokia 6110. Nicht schlecht, ne? Ja, ja. Kenne ich auch. Ich kenne zwar nicht so viele von denen, aber dieses Fabrikat kenne ich auch. Ja, mein Renner im Moment so ist das 8810. Kennst du das? Nee, das kenne ich. Ja, doch, das kenne ich auch. Ja, ja, also klar. Super, ja, aber ja. Das kann ich mir irgendwie ein bisschen nicht leisten. Ich würde es mal nicht gerade Sucht nennen, ne? Ist ein bisschen hochgegriffen. Ist so eine Marotte von dir, ne? Ja, meine Freundin denkt, du sagst schon, ich wäre bescheuert, dass sie mehr die Handys lieben würde als sie so. Ja, ist das so wahr? Nein, das ist nicht wahr. Also, ich stelle dich jetzt vor die Wahl, das Handy oder die Freundin. Nein, das ist wirklich so. Also, dann würde ich mich eher für meine Freundin entscheiden. So. Das ist sehr nett von dir. Dadurch wirst du mir jetzt sehr sympathisch. Deshalb wollte ich eigentlich noch was sagen. Ich wollte eigentlich meiner Freundin noch sagen, so, dass ich sie ganz doll lieb habe und dass ich nur sie liebe und kein Handy. Kein Grund zur Eifersucht, dem Nokia gegenüber. Genau. Du bist 18, ne? Habe ich gerade gesagt. Wie lange treibst du das jetzt schon mit dem Handy? Mit 16 habe ich das erste Handy von meinem Onkel geschenkt gekriegt. So. Was machst du vom Beruf? Im Moment bin ich noch arbeitslos. Noch arbeitslos. Ja. Das heißt, dann müssen, wie du gerade auch schon gesagt hast, die Eltern dann ein bisschen was zuschustern. Ja, oder ich gehe halt ein bisschen so als Aushilfe so auch in manchen Mobilfunkläden so arbeiten. So. Ja, genau. Das wäre doch wahrscheinlich der super Job für dich, wenn du in so einem Laden unterkommen könntest. Ja, ne? Das wäre echt der Traum so. Für immer und ewig so auf einem so einem Laden. So. Du bist der perfekte Fachmann jetzt schon, ne? Vielleicht hat uns ja so ein Mensch zugehört, der dann noch Hilfskräfte oder man kann da eine Ausbildung sicher auch machen, ne, in solchen Läden. Ja, wäre nicht schlecht, aber das fehlt mir, glaube ich, der Schulabschluss. So. Was hast du für einen Schulabschluss? Gar keinen. Gar keinen? Nein. Wie wär's denn vielleicht, das Interesse so ein bisschen vom Handy wegzusorbieren und einen Schulabschluss nachzumachen? Ja, habe ich jetzt vor. Sehr wahrscheinlich fange ich jetzt, also dieses Jahr nach den Sommerferien wieder Schule an. So. Ja, wäre nicht schlecht. Ziel, Hauptschulabschluss? Ja. Oder mehr? Wäre gut, aber besser wäre halt noch irgendwie was Höheres, so real oder so. Finde ich auch. Chris, streng dich an. Alles es klar. Wird sich bezahlt machen, mit Sicherheit. Und versuch das Handy mal ein bisschen runterzuschrauben. Auf jeden Fall. Tschüss. Alles klar, Domian. Tschüss. Ich begrüße herzlich Marianne. Und Marianne ist 48. Ja, hallo Domian. Ja, Marianne. Guten Morgen. Schön, dass ich mal durchgekommen bin. Ja. Ich habe ein Problem. Ich habe solch einen ganz tollen Liebeskummer. Und ich finde deine Sendung, will ich erstmal noch sagen, ganz, ganz toll. Dankeschön. Und ich hoffe, dass du mir einen guten Rat heute Abend geben Ich hoffe kannst. Das auch. Ich hätte mich bemühen. Jetzt musst du mir erstmal erzählen, was los ist bei ja, dir. Ja, und zwar, ich habe meinen Freund kennengelernt am 26. Oktober. Letzten Jahres. Bitte? Im letzten Jahr. Im letzten Jahr, ja. Und am 24. November ist mein Sohn nach Berlin zu Besuch gekommen mit seiner Freundin. Ja. Und genau an diesem Tag um Mitternacht ist er von mir abgehauen. Nach Hause gegangen. Der Freund. Ja, wir sind in der Stadt gewesen, wir waren essen und der Tag, naja, es war nicht so besonders schön gewesen. Mhm. Wir haben rumgestritten und so. Und abends haben wir uns halt auch noch lange unterhalten, bis mitten in die Nacht. Und da ging er dann ins Badezimmer und kam zurück und wollte sich ausziehen. Mhm. Und da habe ich dann zu ihm gesagt, ach, du liebst mich ja sowieso nicht. Mhm. Er guckt mich an. Er rannte aus dem Wohnzimmer raus. Im Korridor zog sich an und sagt, ja, ich wünsche dir alles Gute und ja, lieber verzichte ich auf alles und du wirst schon jemanden finden, der zu dir passt. Und war weg. Und war weg. Und dein Sohn war zu Besuch, oder wie? Der war inzwischen nach Hause gefahren, die waren nicht mehr da. Die sind im Neuen nach Hause gefahren. Hat das irgendwas miteinander zu tun, dass der Sohn gekommen ist? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. So, ist denn jetzt der Freund seitdem verschwunden? Nee, ja, ich habe ihn versucht, immer wieder anzurufen und Er ist nicht ans Telefon gegangen. Mhm. Er hat aber immer den Anrufbeantworter laufen lassen. Ja. Und hat angehört, wie ich da geweint habe und draufgesprochen habe. Und ich habe teilweise 11 Minuten, 19 Minuten, 3 Minuten. Mhm. Und er hat sich nicht gemeldet. Und am Neujahrstag dann habe ich da nachmittags, da überkam es mich wieder, da fing ich wieder an zu weinen. Mhm. Und dachte, ich müsste doch mal anrufen. Mhm. Da war das nachmittags 3:30. Ja. Und da war er wahrscheinlich nicht zu Hause und da war seine Mutti dran. Mhm. Und die schrie mich da an. Ich war auch in der Zwischenzeit schon mal bei ihm nach Hause gefahren, da war er aber jedes Mal nicht da. Also er wohnt bei der Mutti? Ja, er wohnt bei seiner Mutter. Wie alt ist er denn? Der ist 50 jetzt geworden, 50. Am 8. Januar. Mhm. Und ich bin 48. Ja. So, ja, da hat sie die Mutti dran. Und er wohnt jetzt wieder bei seiner Mutti, weil er geschieden ist. Also. Und die Beziehung, die er mal hatte, die war so 12 Jahre, dann mal 4 Jahre. Jetzt hast du da angerufen am Neujahrstag und hattest die Mutter von ihm dran. Ja. Wie ging das denn dann, das Telefonat? Schrecklich. Die schrie mich an. Ja, ich sollte sie endlich in Ruhe lassen. Mhm. Und wenn ich das nicht sein lasse, dann will sie andere Schritte einleiten und schmiss die Hörer auf. Ich sage, ich möchte gerne mit dem Peter sprechen. Mhm. Nein, gibt's nicht. Und hat aufgelegt. Die war wie eine Folie, die war ganz... Also eine gestrenge Mutti. Ist ja schon auch ein bisschen seltsam, wenn ein 50-jähriger Mann noch bei der Mutti wohnt. Ja, habe auch gesagt, und zwar, Domian, muss ich noch im Nachhinein dazu sagen, ich habe ihn kennengelernt am 26. Oktober und da waren wir essen gewesen. Mhm. Und dann sind wir im Auto noch ein bisschen so auswärts gefahren, haben am Auto rumgeknutscht. Und da wollte er unbedingt in der gleichen Nacht zu mir mit nach Hause. Ja. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, ich kenne dich nicht. Mhm. Und bei mir kommt ein Mann nicht so schnell in meine Wohnung. Mhm. Da muss ich ihn erst ein bisschen länger kennen. Mhm. Das wollte er nicht akzeptieren. Letztendlich hat er es dann irgendwo und da wollte er dann nächsten Tag zu mir. Mhm. Und da habe ich gedacht, was machst du bloß? Habe ich meine Freundin angerufen. Ich sage, halt, stell dir mal vor, jetzt will er schon zu mir kommen, was mache ich denn da bloß? Weißt du was, da sagst du einfach, nein, das geht nicht und er kennt euch noch nicht lange genug. Mhm. Habe ich auch so gemacht. Ich habe ihn dann abgepasst vor der Haustür bei mir. Mhm. Und da sind wir dann wieder in die Gaststätte gefahren, haben da schön gegessen und haben dann wieder im Auto rumgeknutscht. Und dann fing er an, er kann das nicht begreifen, dass ich, das habe er überhaupt noch nicht gehabt, dass eine Frau ihn nicht in die Wohnung reinlässt. Mhm. Also, ob das alle Männer so akzeptieren würden. Jetzt machen wir mal einen Strich drunter. Tatsache ist, dass du seit November nicht mehr mit ihm gesprochen hast. Nein. Du hast nur einmal mit der Mutter gesprochen und die hat dir richtig da die Ohren zugebrüllt und aufgelegt. Seitdem hast du nicht... Ja, und das Letzte war, Domian, als die Mutter dann mit mir telefoniert hatte, an demselben Tag dann, habe ich dann nochmal mit meiner Freundin telefoniert. Mhm. Und dann abends 7:45 klingelt bei mir das Telefon und da war er dran und da schrie er mich an. Er ließ mich überhaupt nicht zu Wort kommen. Hier ist Peter Hensel und Marianne, wenn du noch einmal bei mir anrufst, wage dir ja nicht. Das sage ich dir. Ich bin gegangen und wenn ich einmal gegangen bin, bin ich gegangen. Mhm. Also heißt in anderen Worten, da passiert nichts mehr und so. Also Marianne, hat mich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen und hat dann gesagt, und wenn ich nochmal sollte anrufen, würde er mich juristisch verfolgen bis ans Lebensende. Also, Marianne, was willst du noch? Die Sache ist gelaufen. Aber ich liebe ihn über alles. Und aber er liebt die Jobs. Nein. Das interessiert überhaupt nicht, ob du ihn noch liebst. Er liebt dich nicht. Und zur Liebe gehören immer zwei Leute. Bloß, Domian, er hat am Anfang zu mir gesagt... Ja, aber nein, will ich gar nicht hören. Nein, will ich gar nicht hören, was er am Anfang gesagt hat. Entscheidend ist, was er jetzt ganz am Ende gesagt hat und wie er sich in den letzten Monaten verhalten hat. Das ist so sonnenklar, das musst du einfach akzeptieren, Marianne. Ich kann das einfach. Das musst du aber. Da bleibt dir ganz alles. Ja, aber du kannst... Nein, stopp. Du kannst ja das Glück nicht zwingen. Nein. Und du kannst ihn ja auch nicht zur Liebe zwingen. Da muss man dann auch wirklich so viel Standing haben und sagen, na gut, also ich werde nicht wieder geliebt, also gehe ich. Er hat ja immer gesagt, er liebt mich, wo ich schon immer gesagt habe, ich habe auch mal geweint, weil er wollte... Marianne, du kommst... Nein, du gehst immer wieder in die Vergangenheit. Er hat jetzt zu dir gesagt, dass er nichts mehr mit dir zu tun haben will. Mhm. Was der im Oktober zu dir gesagt hat, ist völlig zweitrangig. Das ist alles überholt mittlerweile. Mhm. Du hast überhaupt gar keine Chance. Du musst jetzt da sitzen und es verwinden und verkraften, dass du diesen Mann nicht bekommst. Das ist die harte Wahrheit. Mhm. Ohne Aber. Das fällt mir irgendwo schwer. Das ich kann doch nicht begreifen, wie man so stur sein kann, wegen so einem blöden Satz. Marianne. Mein Gott. Marianne, ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist es gut, dass du ihn los bist. Wenn der deshalb, dieser eine Satz ist wirklich, wenn es alles so war, wie du es geschildert hast, wirklich Banane. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass du nicht noch enger mit ihm zusammengekommen bist und dann wäre das böse Erwachen irgendwann gekommen. vielleicht ist, versuchen wir auch die positive, die gute Seite von der ganzen Aktion jetzt zu sehen. Ja, bloß, wir haben miteinander geschlafen und alles und ich habe ihn wirklich geliebt und das klappte eigentlich auch alles so ganz wunderbar. Und aber jetzt klappt es nicht mehr, Marianne. Ja, du hast das Liebeskummer. Nein, ich habe ihn nicht lange gekannt und ich habe ihn auch nicht richtig gekannt, aber soweit wie ich ihn gekannt habe. Liebelein, es hilft gar nichts, da musst du jetzt durch. Das ist jetzt schmerzhaft. Ruf da bloß nicht mehr an, du machst dich lächerlich. Ruf bloß nicht mehr an, sei jetzt ganz diszipliniert und nach ein paar Wochen, hoffe ich, hast du die Sache ein bisschen verwunden und ist ein bisschen Gras drüber gewachsen. Ich kann mich da nicht überwinden. Ich darf irgendwann in ein paar Wochen bestimmt wieder anrufen. Nein, wehe, wenn ich davon höre, dass du da mal anrufst, dann ist mir was gebacken. Ich muss das machen. Marianne. Ich kann das nicht sein lassen. Doch. Ich habe sogar heute Abend wieder angerufen. Nein. Ich kann bei ihm sowieso noch über Anrufe antworten. Er redet nicht ans Telefon. Also, du musst jetzt eine starke Frau sein. Ich kann das nicht. Doch, weißt kannst du. Nein, stopp. Ich bin so eine Frau, wenn ich einen Menschen liebe. Ja. Und ich bin so anhänglich, ich komme nicht los. Das merke ich schon. Ich merke schon, dass du nicht loskommst. Du lässt mich ja jetzt auch nicht los hier in dem Telefonat. Also Marianne, toi, auf das du schaffst und lass den Mann in Frieden. Und jetzt verabschieden wir beide uns. Tschüss. Ja, tschüss, Marianne. So sind die Frauen in Berlin. Nein, natürlich nicht alle Frauen in Berlin. Lieber Himmel. 1.36 Uhr und 28 Sekunden. Ist noch ein Päuschen. Wieder mal eine andere Pausenmusik. Unsere neueste Pausenmusik war das. Öfter mal was anderes. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute könnt ihr mich wieder anrufen, wenn ihr einfach mit mir reden wollt. Über was auch immer. Meine Telefonnummer hier in Köln 0180 5678 111. Und wenn ihr im Besitzer eines Bildtelefons sein solltet, vielleicht habt ihr eins zu Weihnachten geschenkt bekommen, kann ja sein, dann könnt ihr euch bei uns ja auch melden. Wir haben nämlich mittlerweile auch eins und das wäre für mich wunderbar, denn dann könnte ich euch sehen und die Zuschauer im Fernsehen zumindest könnten euch auch sehen. Also wenn ihr ein Bildtelefon habt, könnt ihr euch auch gerne hier bei uns melden. 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Sabine, 22 Jahre alt. Genau. Erstmal gesundes neues Jahr nachträglich. Danke, dir auch. Und zwar dann zu meinem Problem. Kenne ich dich eigentlich? Ja. Deine Stimme kommt mir sofort bekannt vor. Irgendwie kommt sie mir sympathisch bekannt vor. Gut, und nun zu meinem Problem. Ja, bitte. Ich bin Prostituierte. Ja. Schon seit, bald gehe ich auf mein drittes Jahr zu. Ja. Und ich wollte es irgendwann mal meinen Eltern sagen, hatte aber nie das Bedürfnis, es vollkommen zu tun. Mhm. Jetzt habe ich aber einen Kunden gehabt, der mit meinem Bruder zusammen in der Klasse gewesen ist. Mhm. Und die waren beim Klassentreffen, wo mein Bruder auch hingegangen ist. Mhm. Und nun weiß ich nicht, was da rausgekommen ist. Er hat mich jedenfalls, derjenige, der zu mir zu Besuch war, hat mich erkannt. Mhm. Und wusste genau, wo er mich hinsortieren sollte. Mhm. Und jedenfalls spitzt sich die Sache immer mehr zu von meinem Bruder, seine Freundin, die nervt, in welcher Kneipe ich arbeite und weil ich das so gesagt habe, dass ich irgendwo in einer Kneipe arbeite, weil du Eltern fragen ja immer Nachtarbeit und wie auch immer, muss man ja irgendwie erklären. Ja. Und wie gesagt, die fragt dann auch immer, welche Kneipe, weil sie nun auch in einer Kneipe arbeitet. Meinst du, die hegen schon vielleicht ein wenig Verdacht? Glaube ich weniger, weil sie es mir wahrscheinlich nicht zutrauen würden. Mhm. Ich nehme es mal an. Offiziell arbeitest du in einer Kneipe, ne? Offiziell, ja. Du sollst aber auch mal den Fernseher ein bisschen runterdrehen. Ich habe gar keinen Fernseher an. Ehrlich? Es klingt irgendwie seltsam im Hintergrund. Naja. Das kann die Verbindung sein. Kann sein, ja. Telekom lässt grüßen. Also offiziell bist du Angestellte in einer Bar, wahrscheinlich Bedienerin, Kellnerin oder irgendwas. Ja, genau, so in der Richtung. Und jetzt überlegst du, ob du die Karten auf den Tisch legst. Ja, aber wie gesagt, ich kann es meinen Eltern irgendwo nicht antun als einzigste Tochter. Und wie wär's denn, wenn du mit deinem Bruder alleine erstmal sprechen würdest? Wir haben nicht so den Kontakt, weil da war damals zu viel von meiner Schwägerin, deren Seite, die uns auseinandergebracht hat. Würdest du denn deinem Bruder oder der Schwägerin zutrauen, wenn sie es dann rausbekämen, dass die das weitertragen würden an deine Eltern? Die haben sehr guten Kontakt. Ach so. Und wie ist dein Kontakt im Moment zu deinen Eltern? Ja, Telefonate, Pflichttelefonate. Ach so, auch nicht so doll. Nee, man ist ausgezogen und das Übliche hat man halt. Dann ist es ja eigentlich auch gar nicht so wichtig, dass die das wissen, ne? Wenn der Kontakt eh nicht so berauschend ist. Ja, ich meine, wir treffen uns zwar und sie kommen auch ab und zu mal zu mir und wie auch immer, aber wie gesagt, dadurch, dass ich eben halt auch wenig Zeit dafür habe und auch nicht der Familienmensch bin. Was wäre denn, wenn du die mal besuchen würdest und es denen sagst? Was vermutest du, was dann passieren würde? Also ich, nehme mal an, entweder rausschmeißen, also schon die härtere Gangart. Mhm. Also es würde nicht mit einem normalen warum oder wie auch immer. Ja. Also, warum eigentlich? Ja, die sind da ein bisschen altmodisch. Nee, warum bist du eigentlich? Ach so, warum ich jetzt eigentlich bin? Ja, fragt man dann ja auch so. Ja, einfach von einer Freundin und dann hat man reingeschnuppert und dann ist man dabei geblieben, weil es der einzigste Beruf ist, wo man das Sexuelle, jeder hat ja Spaß da dran und gleichzeitig Geld verdient. Also du hast Spaß? Ja. Also nicht immer. Nicht immer. Und du verdienst aber auch ganz gut Geld dabei? Genau. Und ich hoffe, dass du auch ein bisschen zur Seite legst und nicht alles verpasst. Momentan ging nun sehr viel wegen meiner Wohnungseinrichtung drauf, aber dieses Jahr geht's an Sparen ran. Die Eltern, sagtest du gerade, sind, aus welchem Milieu kommen die? Was macht dein Vater vom Beruf? Er arbeitet bei meinem Bruder in der Firma. Ist ein Arbeiter oder ist ein bisschen Angestellter oder was macht er? Er ist bei ihm angestellt, hat aber so, die Arbeiter unter sich, mehr oder weniger. Aber die Eltern haben sehr enge Moralvorstellungen. Genau, deswegen. Ach Sabine, das ist schwierig, ne? Das ist ganz schwierig. Also es gibt ja eine Variante, dass du denkst, na, ich lasse es halt auf mich zukommen. Wenn es durchsickert, sickert es halt durch. Ja, naja, bloß dann denke ich, dann ist es wahrscheinlich irgendwo dann noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Ja, also natürlich, die ordentlichere Form ist natürlich, wenn du es ihnen sagen würdest. Und wenn du es ihnen nicht sagst, dann schreib denen einen Brief. Wäre das eine Möglichkeit? Bin ich auch nicht so der Mensch dazu. Würdest du dich der direkte Mensch. Würdest du dich denn persönlich wohler fühlen, wenn du das denen gesagt hättest? Und wenn das ganz offen wäre und du dich nicht mehr verstecken müsstest? Eigentlich schon. Eigentlich schon. Also es wäre eine Variante. Bloß ich weiß nicht, wie meine Geschwister darauf reagieren, weil wegen Anzeige und weiß ich was. Und wie wegen die Anzeige? Würden dann Schritte wahrscheinlich über. Moment, wie Anzeige? Wie wegen? Ja, naja, weil man ja eben nun anders sein Geld verdient. Ja, deswegen das können. Ganz böse. In der aber deswegen können die dich ja nicht anzeigen. Naja, weiß ich nicht. Ich schätze einfach mal so ein und so sind sie eigentlich. Und also du sind hast der Angst, Anscheißer-Typ. Du hast Angst, dass da Komplikationen entstehen und du Nerverei im Hals hast. Genau, also nur noch mehr Stress habe, als ich jetzt schon habe. Ach Sabine, weißt du was, dann lass es doch einfach so laufen. Und wenn es dann durchsickert, na Gott, dann ist es durchgesickert. Ja, naja, vielleicht hast du irgendwann, weil du hattest ja auch mal das Thema Doppelleben, irgendwann reicht es eben. Ich meine, klar, jetzt sind fast 3 Jahre und irgendwann... deswegen war gerade meine Frage... Ständige erklären... Du bist jetzt in der Kneipe und das bist du jetzt und warum warst du jetzt nicht zu Hause und jetzt musst du arbeiten oder irgendwas, muss man sich ja mal einfallen lassen. Klar, deswegen war meine Frage gerade auch, ob dir quasi so ein Stein vom Herzen fallen würde, wenn das offenlegen würde. Aber es würde auf alle Fälle garantiert die Situation nicht verbessern, also das wäre schon mal klar. Also das muss jetzt abwägen, was für dich leichter erträglich ist. Jetzt weiter ein bisschen die heimliche Tour dazu fahren oder hinterher die Nerverei auszuhalten, die da eventuell entstehen könnte. Das ist jetzt eine Abwägungsfrage. Ja, naja, deswegen rufe ich ja an. Also ich kann es selber nicht abwiegen. Mhm. Das ist mein Problem. Ich kenne ja deine Familie nicht so richtig. Und ich weiß auch nicht, wie die drauf ist, wie dir vielleicht dann das Leben schwer macht hinterher. Deswegen fällt es mir wiederum jetzt schwer, dir einen guten Tipp zu geben. Generell glaube ich ja auch, dass man sich auch wohler fühlt, wenn man offen mit so etwas umgeht. Mhm. Und letztendlich auch selbstbewusster ist und vielleicht auch weniger angreifbar. Deshalb ja, ist man, ja, nee, meine Grundtendenz geht immer dahin zu sagen, komm Leute, seid ganz offen und steht ja, zu dem, was ihr macht. Ja. Mhm. Deswegen ja, bin ich ja eigentlich so ein bisschen am Grübeln, ob ich es machen soll oder nicht. Mhm. Weil irgendwann, wie gesagt, ich bin nicht der Mensch, der das auf 10 Jahre oder weiß ich wann noch hinhalten kann. Wer weiß, wie lange ich den Job mache, fortgesetzt. Mhm. Mhm. Ja, und ich bin auch nicht ein Mensch, der das eben halt verbergen kann oder so. Also das ist das Einzige, was mich halt nervt, dass es eben halt so ist. Mhm. Also Sabine, ich glaube, ich höre das irgendwie so um 3 Ecken, 4, 5, 6 Ecken raus bei dir, dass du es doch sagen willst. Ja, irgendwo, aber ja. Es kommen irgendwo schon die Zweifel. Dann lass doch noch die Sache noch mal ein bisschen sacken. Warte, das kommt ja jetzt auf eine Woche nicht an. Warte doch noch mal so 4, vielleicht einen Monat. Und ich glaube, dass dann arbeitet so viel in deinem Bewusstsein, Unterbewusstsein, dass du zu dem richtigen Resultat kommen wirst. Und ja, dann, naja, bloß wie fange ich dann an? Also ich kann ja nicht gleich rinkommen und sagen, pass auf, so und so sieht's aus. Also das ist nun die taktische Frage. Und ja, da musst du nicht viel Taktik. Wenn, dann geh mit dem Vorhaben dahin, dass du es sagst, und dann sagst du relativ am Anfang und dann ist es gut. Da würde ich mir keine großen Gedanken machen, wie du das jetzt dramaturgisch da toll einfädelst. Wenn du es gemacht hast, ne, ich glaube, du wirst es machen, dann wirst du mich nochmal anrufen. Oh weh, das kann aber Jahre dauern. Nee, ich hoffe, dass ich schon bald von dir hören werde, Sabine. Das kann ich aber nicht versprechen. Nee, aber wir können ja das immer so lose vereinbaren. Ich würde mich darüber freuen und vor allen Dingen bin ich interessiert daran, wie deine Familie, deine Eltern da reagiert haben. Okay? Ja, gut. Alles Gute. Gut, danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Shee. Stimmt das? Ja, hallo. Ein Mann. Ja. Ich wusste, oder ein Erdling. Ein Erdling, warum? Ja, warum nicht? Stimmt, warum nicht, klar. Oft rufen nachts Erdlinge bei mir an. 35 Jahre bist du. Ja, richtig. Warum rufst du hier an? Ich wollte einfach mal so loswerden. Ich hatte meinem ersten Sohn 12 Vornamen gegeben, die auch durch gerichtlichen Beschluss zugelassen worden sind. Und jetzt bei meinem zweiten Sohn stellt sich das Gericht ziemlich quer. Und da sind wir im Moment beim Verfassungsgericht am Klagen. Am Verfassungsgericht? Beim Bundesverfassungsgericht? Ja, richtig. Weil du die Vornamen durchsetzen möchtest? Genau. Wie viele Vornamen sind das? Ja, auch 12. Auch 12? Ja. Wie heißen die Vornamen? Wie lauten die Vornamen? Megwanipiu, Dapa, Baranga, Manco, Atahualpa, Chinequaro, Inti, Yindiapana, Xeboa, Henrico, Yuri und Nyomo. Hast du eine Meise? 2 oder 3 vielleicht. Was soll das? Nee, ich wollte meinen ersten Sohn eigentlich ursprünglich nur einen Vornamen. Ja, das ist auch vernünftig. Oder vielleicht 2. Megwanipiu. Nick, na gut. Indianisch heißt Mittelsommer übersetzt. Ja. Ein Kind der Erde, ja. Und hat der Standesbeamte abgelehnt. Ja. Brauchte eine Bescheinigung der amerikanischen Botschaft, die habe ich ihm besorgt. Und da hat er dann wieder abgelehnt, er meinte, er müsste jetzt noch einen Zweitnamen haben. Dann habe ich einen Aboriginal-Namen gewählt, von der australischen Botschaft bestätigen lassen und hat er wieder abgelehnt. Mhm. Und das war irgendwie, war er wohl nicht damit einverstanden. Ja, aber wieso tust du deinen Kindern sowas an? Ja, das höre ich also zu 99%. Ja, du knallst die zu mit einer Anzahl von dubiosen Namen, die kein Mensch aussprechen kann wahrscheinlich richtig. Ich wollte mehrere Sachen direkt damit verbinden. Ja. Ja, das sind alles mal Namen aus verschiedenen Erdteilen und haben auch gleichzeitig die meisten eine Bedeutung, so wie Baum, Sonne, Alles für Teile der Erde, mit denen meine Kinder ja aufwachsen und ohne die sie gar nicht auskommen können. Ja, ist ja schön und gut, aber warum müssen die gerade dann so heißen? Ja, warum sollen die Klaus, Friedrich und so weiter... Ja, aber es würde auch vielleicht ein schöner, exotischer Name reichen. Ja, habe ich mir auch gedacht, aber das war der Standesbeamte nicht mit einverstanden, mit einem. Mhm. Und mit 2 war er auch nicht einverstanden. Ja, aber da ging es nicht darum, dass es 1 oder 2 waren, sondern dass die auch zu exotisch wahrscheinlich waren, ne, für den Standesbeamten. Der Standesbeamte waren nicht belesen, weil da sind Namen drunter, die auch in der Literatur schon aufgetaucht sind. Mhm. Aber auch da würde ich mir überlegen, was tue ich dem Kind an, wenn ich ihm auch nur einen sehr seltsamen Namen gebe. Diesen Namen muss er sein ganzes Leben lang mit sich rumschleppen und millionenfach den erklären später und buchstabieren und alle fragen, wie heißt du? Hä? Was soll das denn bedeuten? Nee, ich meine, er kann sich ja von den 12 einen aussuchen, ja, den er gerne tragen möchte als Hauptnamen. Jetzt sage ich mal ganz provokant, Schill, ja. Holst du dir da nicht letztendlich einen drauf runter, auf diese vielen Namen und die schweren symbolischen Dinge, die damit verbunden sind, nein, und du denkst gar nicht an das Kind? Ich denke gerade an das Kind. Gerade an das Kind. Aber da muss doch irgendwie ein Mittelweg zu finden sein. Ein Name, der für dich auch interessant ist und eine Ausstrahlung hat und ein Gewicht und der auch anerkannt wird bei den Behörden. Die sind alle gewichtig, die Namen, und haben alle eine Bedeutung. Und im Ganzen gesehen haben diese 12 Namen natürlich auch eine Bedeutung. Ja. So, jetzt liegt das beim Bundesverfassungsgericht. Ja. Aber da seid ihr dann aber auch sehr zäh und penetrant, ne? Dass ihr das so durchboxt bis oben hin. Ja, die können ja nicht durch gerichtlichen Beschluss beim ersten Kind eine Zusage machen und beim zweiten machen sie es auf einmal nicht mehr. Ne? Und deswegen sind wir am Klagen. Dieses Kind ist aber auf der Welt schon? Ja, sicher. Und das Kind heißt im Moment gar nicht, oder wie? Ohne heißt es. Ohne? Ja, ohne. Ohne. Ja, du hast ja auch einen Namen, Che. Ja. Wahrscheinlich in Anlehnung an einen gewissen kubanischen Revolutionär, oder? Genau. Ja. Ja. Und beim zweiten Kind sind auch Namen wie Tecumseh. Das ist auch ein indianischer Häuptling gewesen, auch ein Kämpfernatur. Was hast du denn von Tick mit diesen ganzen indianischen Kulturen? Wie kommt das? Die Kulturen nicht, sondern es sollte auch ein Respektzeugnis, unter anderem ein Respektzeugnis sein an Völker, die seit 500 Jahren ausgeraubt werden und heute immer noch durch die Weißen in Anführungsstrichen. Man schimpft ja heute dritte Weltländer, aber hat dann 500 Jahre sie ausgebeutet. Also inhaltlich bin ich auf deiner Seite, aber du packst auf dieses arme kleine Kind sehr viel Ideologie, finde ich. Ist es nie zu spät dafür. Ja. Dann kriege ich mehr, ne? Wie lange dauert das denn bei dem Bundesverfassungsgericht? Klein ist jetzt anderthalb. Wahrscheinlich 5 Jahre oder so? Kann sein, es muss auch gar nicht erst angenommen werden. Nein, aber das ist ganz im Ernst, es ist anderthalb Jahre alt, das Kind. Ja. Und es hat keinen Namen. Richtig. Du hast es gerade flachsig gesagt, ohne. Wie sprecht ihr ihn denn an? Che. Auch Che? Ah ja. Also das könnte dann darauf hinauslaufen, dass er irgendwann auch so heißt. Nö, also sein Hauptname ist ja Chinekwaro. Dass den Weg geht. Also ich finde das nicht in Ordnung, was du machst. Ja, ist okay. Nee, weißt du warum? Weil das irgendwie doch auf Kosten des Kindes geht. Jetzt muss das arme kleine Würmchen sich dann wieder umgewöhnen und wer weiß, wie lange es noch dauert und nur weil du mit dem Kopf durch die Wand fliegst. Nee, wird ja beim Hauptnamen gerufen. Und ich meine, ich muss ja auch 10 Jahre für den Staat lernen, ja, zur Schule gehen und wer weiß, Dinge lernen und sich merken, die sie später überhaupt nicht gebrauchen kann. Du meinst, das Kind geht für den Staat in die Schule? Genau. Ich glaube, wir sind sehr weit auseinander, so inhaltlich, merke ich jetzt schon. Kann sein. Ich glaube, dass das Kind nicht für den Staat in die Schule geht, sondern für sich selbst. Ja. Aber ein anderes Thema, ein kompliziertes anderes Thema. Ja. Also, wir werden das wahrscheinlich in den Zeitungen lesen, ne? Solche Sachen werden ja mal gerne gedruckt, wenn das Bundesverfassungsgericht... Alles hinter mir, ja. Ja, nee, wenn da eine Entscheidung kommt, das werden wir sicher dann... Also die Entscheidung wahrscheinlich, ja. Also ich werde aufmerksam demnächst Zeitung lesen, besonders in dieser Hinsicht. Che, alles Gute. Ja, wünsche dir auch. Tschüss. Ja. Tschüss. Was es alles gibt, ne? Was es alles gibt. Markus. Ein klarer Name, den jeder versteht. Ja. 23 also, Jahre alt. Bitte? 23 Jahre alt. Ja, das ist richtig. Ich kann dich ein bisschen schlecht verstehen. Das wird sich gleich alles ändern. Ich komme immer erst so auf Touren. Markus, um was geht's? Ja, also ich habe also ein Problem, das ist sehr unüblich, würde ich mal sagen. Ich denke mal, das wirst du auch noch nicht gehört haben. Da bin ich gespannt. Ich habe ja fast alles schon gehört hier. Ja, also mein Problem ist, also ich bin 23 Jahre alt und ich bin Bettnässer. Mhm. Ich bin homosexuell, also ich bin schwul und ich bin auch sehr verliebt in einen Freund, den ich schon seit 4 Jahren kenne. Mhm. Und er mag mich eigentlich auch ganz gut leiden, denke ich mal. Und wir hatten also schon mehrmals so die Möglichkeit gehabt, gefunden im Schwimmbad, wo auch immer so. Ich denke, der ist schon interessiert an mir. Mhm. Problem von mir ist letztendlich, dass ich mich nicht traue, mit ihm zum Beispiel Nächte zu verbringen. Mhm. Also es war schon mal so, ich war schon bei ihm eingeladen, bin auch voll auf der Couch da eingepennt bei ihm. Aber hau dann letztendlich immer so früh ab, dass mir das halt bei ihm nicht passieren kann. Das ist eine Sache, da lebe ich mein Leben lang mit und total heimlich eigentlich. Ja, das war meine Frage jetzt. Seit wann bist du Bettnässer? Seit Kleinkind an? Das hat aufgehört so mit 10, 11 hatte ich mal eine Zeit, da hörte das eine Zeit lang halt auf und kam halt wieder so mit 16. Also und dann immer wieder sehr unregelmäßig, wenn ich Probleme zum Beispiel habe. Also es ist nicht jede Nacht, dass du... Nein. Mhm. Nein, nein, es ist nicht jede Nacht, aber es ist... Wie gehst du damit um? Hast du eine Windel an nachts? Oder? Ja, wenn ich zu Hause bin, also alleine bin letztendlich, dann schlafe ich entweder mit Windel oder ich stelle mir halt nicht nachts auch mittlerweile, ich versuche das auch in den Griff zu bekommen, ich stelle mir dann den Wecker, um... um mal auf Pinkel zu gehen. Ja, richtig. Mhm. Ne? So, dann macht dann die Blase leer und mit Glück habe ich dann morgens nichts im Bett. Ne? Ich habe auch schon eine Freundin gehabt, die... hat also tatsächlich deswegen auch mit mir Schluss gemacht. Sie hat mir klipp und klar gesagt, ach, du hattest schon mal eine feste Beziehung. Das, ich hatte eine Freundin, also das war also letztendlich, bevor ich eigentlich wusste, dass ich eigentlich was mit einem Mann möchte. Vielleicht kommt das auch daher, diese schlechte Erfahrung, die ich da gesammelt habe. Ne? Was hat die Freundin denn gesagt? Sie hat halt zu mir gesagt, dass der Schluss war. Sie hat sich nur darauf bezogen. Mhm. Aber ich weiß, dass das letztendlich auch ein Grund war, weil... Wie lange warst du mit Freundinnen, sie hat das Gespräch darüber geführt, was ich eigentlich auch gar nicht wollte damals. Wie lange warst du mit ihr zusammen? Das war anderthalb, zwei Jahre. Anderthalb, zwei Jahre. Sag mal, damals, bis zu deinem 12., 13. Lebensjahr, was hatten deine Eltern, deine Mutter damals mit dir unternommen? Die hat es ja mitbekommen. Ja, die haben letztendlich eigentlich darauf... reagiert, indem man mir tatsächlich eine Pampers angezogen hat, mehr aber auch nicht. Ne? Die haben sich schon gedacht, das geht irgendwann, geht es weg. Hast du irgendeine Idee? Ich meine, du wirst ja wahrscheinlich sehr viel darüber nachgedacht haben. Ja. Hast du irgendeinen Ansatzpunkt, wo die Ursachen liegen könnten? Bewusst nicht. Kann ich also... Hast du denn danach, dann also als es dann mit 16 wieder anfing, irgendwann mal eine Therapie gemacht oder warst du beim Psychologen, beim Psychiater? Nee, ich habe das also immer sehr heimlich gehalten. Ich habe Telefonate geführt. Ich habe hier auch Freunde von mir gefragt. Also, ich meine, ich kenne hier, es gibt wenige, mit denen ich darüber sprechen kann. Aber, also hauptsächlich, wenn ich richtig darüber gesprochen habe, dann nur dann, wenn übers Telefon zum Beispiel anonym. Ja, so wie wir das jetzt machen. Aber hier weiß es eigentlich kaum jemand, außer jetzt ein sehr guter Freund, der Curly. Aber der... ja gut, der behält auch nicht. Ja, und halt meine Freundin damals. Ist klar. Ne? Und die, ja. Hattest du als Kind ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, das Verhältnis war eigentlich gut. Ich denke auch, dass das in den ersten Jahren irgendwo versteckt sein müsste. Hast du die sehr geliebt, deine Eltern? Bitte? Hast du sie sehr geliebt früher, deine Eltern? Und umgekehrt? Ich würde sagen, es war durchschnittlich. Durchschnittliches Verhältnis. Also wir hatten ab und zu Streit, aber sonst ist also relativ normal. Ich sag mal typisch amerikanische Familienverhältnisse. Amerikanische, warum? Ja, inwiefern? Ja, Mutter kocht ganz gerne und backt Kuchen und das ist auch typisch deutsch, würde ich sagen. Ja, oder typisch deutsch. Ja. Ja. Nee, also ich kann mir das selber nicht erklären. Ich versuche nur, das irgendwie zu ändern und ich finde halt keine Möglichkeit. Also Markus, und jetzt kommt das noch hinzu. Ja. Ja. Also ich bin ganz sicher, dass du das alleine nicht in den Griff bekommst. Ich bin ganz sicher, dass du das nur mit einem Fachmann zusammen bewältigen kannst. Ja. Nämlich mit einem Arzt, mit einem Psychologen, mit einem Psychiater. Ja. Und da musst du diese Schamgrenze einfach überwinden. Und das finde ich aber auch nicht schlimm. Mein Gott, das haben so viele Leute, dieses Problem. Und du bist mit Leuten konfrontiert, also mit Fachleuten, deren Job ist das, sich mit so etwas zu beschäftigen. Da braucht man sich nicht zu schämen. Die hören noch viel schlimmere Dinge und peinlichere Sachen in ihrem Beruf. Ja, ja, aber gut, klar, ich muss das jetzt in den Griff bekommen und ich muss da was unternehmen. Nur jetzt kurzfristig ist mein Problem, ich bin verliebt, wie gesagt, einen Freund, der arbeitet hier in Mönchengladbach in einer Diskothek. Nachts ist der immer weg, weil der halt dort arbeitet, also jetzt am Wochenende. Und deswegen habe ich halt nicht das Problem, dass ich ihn jetzt jede Nacht sehe und ich da verstehen muss. Aber es wird in der nächsten Zeit passieren. Wie wär's denn? Warum kann ich nicht bei dir übernachten? Wie wär's denn, wenn du ihm das einfach sagst? Und ihm deshalb auch sagst, dass du deshalb zumindest in der nächsten Zeit nicht bei ihm übernachten möchtest, weil du jetzt auch was unternimmst, weil du zu einem Psychologen gehst, damit er auch sieht, dass da was passiert, dass du initiativ geworden bist. Ich finde, dass du ihm das erzählen solltest. Wenn das ein guter... Das ist mir so peinlich, mit einer Windel neben dem zu liegen. Ja, das muss doch nicht sein. Deswegen sollst du jetzt auch was unternehmen. Aber ich glaube, wenn das ein guter Typ ist und wenn der dich auch liebt, dann wird er deshalb nicht zu dir auf Abstand gehen, nie im Leben. Vielleicht ist das sogar ein ganz gutes Kriterium für dich, rauszukriegen, wie der innerlich drauf ist. Wenn er dann gelassen reagiert, ist das ein Beweis dafür, dass er ein toller Mann ist. Aber du musst parallel auch was unternehmen. Du musst zu einem Fachmann gehen, Markus. Und ich würde gerne dir anbieten, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin noch kurz redest, dass sie dir noch ein paar Anlaufadressen gibt, an wen man sich wenden kann, an wen du dich wenden kannst. Okay? Ja, also ich werde auf jeden Fall nicht allein gehen, ich werde einen Freund... Kannst du ja machen. Also Markus, möchtest du kurz mit der Annette nochmal sprechen? Ja. dann leg es nur auf und du wirst sofort von Annette nochmal zurückgerufen. Ja, gut. Okay? Danke, Domian. Toll, toll, toll. Ciao. Tschüss. Danke. So, meine Lieben, in der Technik Markus Liebetanz und morgen haben wir ein ungewöhnliches Thema. Das Thema heißt, ich hasse Frauen. Ich hasse Frauen. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.